Wege der Selbstheilung Teil 11, Teil 1 von 2. Von all den Themen, denen ich mich bisher gestellt hatte, gab es aber immer noch eines, was ich stets vermied. Eines, was so unglaublich wehtat, dass ich Angst hatte, innerlich daran zu zerbrechen, wenn ich es mir nochmal anschaute. Und doch klopfte es immer lauter und lauter gegen die Wände meines Bewusstseins. Ich wusste zwar, dass es wichtig war, mich ihm zu widmen, aber ich wusste nicht, ob ich das aushalten könnte. Seit 19 Jahren hatte ich es tief in mir verschlossen. Doch das hieß nicht, dass es damit erledigt war, denn es steuerte mein Verhalten bis zum heutigen Tag und sorgte dafür, dass ich mich emotional nie wirklich auf jemanden einließ. Es war das Thema Trauer. Um Menschen zu trauern, bedeutet, sich der Tatsache zu stellen, dass sie fort waren und zumindest in diesem Leben nicht wiederkommen würden. Trauern bedeutet ebenfalls auch loszulassen und sich einzugestehen, dass man den Weg von nun an ohne diese Menschen gehen musste. Und ich hatte diese Vorstellung nie loslassen wollen. Noch immer sprach ich oft in Gedanken mit den Verstorbenen und idealisierte sie. Es kam nie eine Antwort, aber das war egal. Ich brauchte die Vorstellung, dass da immer noch jemand war, der mich wirklich liebte, auch wenn ich ihn nicht sehen oder hören konnte. Denn bei meinem Vater war dies nie der Fall gewesen, trotzdem wir uns im Moment wieder gut verstanden. Aber ich spürte immer, dass seine Liebe an Bedingungen geknüpft war, und wenn ich die eines Tages nicht mehr so erfüllen würde, wie er sich das vorstellte, dann würde er mir erneut seine Liebe entziehen. Er hatte mir einmal gesagt, dass er irgendwann aufgehört hatte, mich zu lieben und es jetzt aber wieder versuchen wolle. Das war bitter, aber wenigstens eine ehrliche Aussage. Und meine Mom? Nun ja, sie hatte mir ebenfalls gesagt, dass ich ihr zwar wichtig bin und sie mich lieb hat, aber sie leider ebenfalls außerstande ist, mich als ihre Tochter zu lieben, weil ich nun mal nicht ihre Tochter war. Und da sie nie eigene Kinder hatte, auch das Muttergefühl somit einfach nicht kennt. Das war zwar ehrlich und nachvollziehbar, enttäuschte mich aber trotzdem und erinnerte mich mit Wut an ihre Mutter, die mir von klein auf immer erzählt hatte, dass sie meinen Cousin lieber hatte als mich. Zu Weihnachten hieß es jedes Mal, du bekommst das und das, aber der bekommt mehr. Weil er krank ist und mein Patenkind, das verstehst du doch, oder? Nein, verstand ich nicht. Mir ging es auch gar nicht um irgendwelche Geschenke, aber mir das so regelmäßig so lieblos auf die Nase zu binden, fand ich nicht schön. Und irgendwann, als sie mich dann mal fragte, welche Großeltern ich lieber habe, antwortete ich ihr schließlich auch, dass es die anderen waren. Sie machten mir zwar keine teuren Geschenke, aber dafür gaben sie mir, was ich am meisten brauchte: Liebe. Und immer das Gefühl, ihnen wirklich wichtig zu sein. Und diese Menschen sollte ich loslassen? Ich wusste, es wurde Zeit. Nach langem Hin und Her entschied ich mich, es zumindest einmal damit zu versuchen, dass ich im Geiste nochmal in die Situation ihres Todes zurückging und fing dabei mit meiner Oma an. Frühjahr 93. Meine Oma lag im Koma. Sie hatte ihren dritten Herzinfarkt erlitten. Bedrückt fuhren meine Eltern mit mir zurück nach Westdeutschland. Es war lange her, dass ich meine geliebten Großeltern gesehen hatte. Tausendmal fragte ich mich nach dem Warum. Warum es denn erst so weit kommen musste, damit wir wieder zusammenfanden. Und ich bekam keine Antwort. Jetzt lag meine Oma im Sterben und es war bereits zu spät, um noch irgendetwas zu klären. Zu spät. Diese Worte dröhnten in meinem Kopf und machten sich in meinem Körper breit. Ich weinte. Außer Moms strengen Blick blieb mir allerdings jeder Kommentar erspart. Im Krankenhaus angekommen, fragten wir uns nach der Station durch. Am Krankenbett sah ich dann nach Jahren meinen geliebten Opa wieder. Als er uns erblickte, sah ich Tränen in seinen Augen. Er sah schrecklich aus. Wie ein Häufchen Elend kauerte er auf seinem Stuhl. Auch ich konnte mich nun nicht mehr zurückhalten. In mir breitete sich tiefe Trauer aus. Auch mein Vater konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Das hieß schon mal was, denn ich hatte ihn noch nie zuvor weinen sehen, zumal er das ja auch immer bestrafte und verachtet hatte. Doch heute schien es erlaubt zu sein, ausnahmsweise, vielleicht, weil es seine Mutter war und die wiederum liebte er. Und wieder suchte ich in meinem Kopf nach dem Warum, warum das alles? Musste meine Oma erst im Sterben liegen, um dass wir wieder zueinander fanden? Ich sah sie an. Sie war ganz bleich. 1000 Schläuche waren um sie herum. Ich streichelte sie und horchte auf. Neben ihr war ein Monitor, der den Herzschlag anzeigte. Sie atmete gleichmäßig und ihre Augen waren leicht geöffnet. Sie schwitzte. Ich bat um ein kaltes Tuch, doch man gab es mir nicht. Es hätte sowieso keinen Sinn mehr, die Hitze käme von innen. Sie hatten sie also schon aufgegeben. Ihr Fieber stieg mehr und mehr an. Ich wurde nervös. Alles in mir bäumte sich auf gegen diese Ärzte. Warum um Himmels Willen taten sie denn nichts? Und wieder streichelte ich behutsam ihre Hände, ihr Gesicht und ihre Haare. Dann verließ ich mit meiner Tante den Raum. Völlig fertig redete sie auf mich ein. Und das Schlimmste war, sie redete über vergangene Zeiten, die zwar längst vorbei waren, aber immer noch wehtaten. Sie versuchte mir Mut zu machen und meinte, wir alle müssten vergeben und vergessen können. Am nächsten Morgen fuhren wir wieder ins Krankenhaus. Ihr Zustand hatte sich verschlechtert und wieder hielt ich ihre Hand. Ich hielt sie ihr deshalb, damit sie spürte, dass sie nicht allein war. Als ich im Krankenhaus gelegen hatte, weil man mich am Magen operieren musste, hatte ich mir das nämlich oft gewünscht. Die warme, mutmachende Hand. Aber ich hatte sie nie bekommen. Stattdessen eher das Gefühl, ich solle nicht so wehleidig sein. Was mir aber schwer fiel, nachdem mir der Bauch von den Ärzten vom Bauchnabel bis zur Brust aufgeschnitten wurde. Das tat nach der Operation verdammt weh. Aber es gab ja immer noch andere, denen es schlechter ging, und ein Indianer kennt ja schließlich auch keinen Schmerz. Wie ich diesen Spruch hasse. Meiner Oma aber wollte ich diesen kleinen, schwachen Trost geben. Ihr Zustand verschlechterte sich rapide. Die Ärzte meinten, dass sie es nicht schaffen würde. Ein wahnsinniger Schmerz durchfuhr meinen Körper. Und selbst wenn sie es überleben würde, würde sie nie wieder so werden, wie sie einmal war. Geschockt ging ich in die kleine Kapelle oberhalb des Krankenhauses. Ich zündete eine kleine Kerze für sie an und betete. Ich betete, dass Gott sie erst zu sich nehmen sollte, wenn dieses kleine Lichtlein abgebrannt war. Ihr Lichtlein, ihr Leben. Langsam, fast wie in Trance, ging ich wieder nach unten in ihr Krankenzimmer. Sie begann, unregelmäßiger zu atmen. Jedes Mal, wenn sie meiner Meinung nach zu schwer atmete, schrie ich sie an, sie solle doch endlich weiteratmen. Durch ihre halb geöffneten Augen sah ich, wie sie jeden von uns noch ein letztes Mal ansah. Dann schloss sie ihre Augen und atmete kaum noch. Ich sah abwechselnd zum Monitor und dann auf sie. Die Kurven darauf wurden kleiner und kleiner. Mein Opa gab ihr noch einen kleinen Kuss und flüsterte: Tschüss, Mutti. Dann kam ein unerwarteter schriller Piepton. Alle Geräte schalteten sich mit einem Mal aus. Sie war tot. Der Rest zu diesem Thema folgt im nächsten Beitrag: Wege der Selbstheilung Teil 11, Teil 2 von 2.